27. April 1945. Die Meldungen überschlugen sich weiter. Zunächst hieß es, Wenck sei doch noch entscheidend vorgestoßen bis auf 20 Kilometer vor Berlin. Goebbels verkündete, Berlin müsse ohne Rücksicht auf Verluste gehalten werden. Ich hörte nicht mehr hin. Ich funktionierte nur noch wie unter Hypnose. Wencks Vormarsch bedeutete für mich einzig eine weitere Verlängerung des Zehnwartens auf Hitlers Ende. Die Funkverbindung zu Wenck riss immer wieder ab. Bald kam die Nachricht, dass der Vormarsch gestoppt wurde. Auch die Großangriffe im Norden und Süden Berlins zeigten keinen Erfolg. Falls das überhaupt noch möglich war, verstärkte all dies die Depression im Bunker. Hitler und Martin Bormann konnten sich das Scheitern der Offensiven nur durch Verrat erklären. Verrat bis hinauf in die allerengsten Kreise. Die verbliebenen Kameraden und ich spielten unterdessen unzählige Varianten des Szenarios eines Bunkersturms durch die Russen durch. Am Nachmittag wollte Hitler mit Himmlers Verbindungsoffizier Hermann Fegelein sprechen. Nach der Heirat Fegeleins mit Eva Brauns Schwester Gretel war der Weiberheld gewissermaßen sein Schwager. Für uns Kameraden gab es keinen Zweifel. Fegelein wollte sich durch die Ehe mit einer Braun nur in den engen Kreis um Hitler hineinmogeln. Das immerhin war gelungen, aber nutzen sollte es ihm nichts. An diesem 27. April war Fegelein in den Kellern der Reichskanzlei nicht aufzufinden. Ich erhielt den Auftrag, ihn unter allen von ihm bekannten Telefonnummern anzurufen, konnte ihn aber nirgendwo erreichen. Ein Trupp von RSD-Leuten fand ihn schließlich in seiner Wohnung in der Bleibtreustraße, einer Seitenstraße des Kurfürstendamms. Martin Bormann hielt sich gerade auf dem Gang im Führerbunker auf, als die Kameraden vom RSD ohne Fegelein zurückkehrten und Meldung machten. Ich stand dabei, als sie ihm berichteten, dass sie Fegelein in seiner Wohnung zwar angetroffen hätten, der jedoch nicht bereit gewesen sei, ihnen in die Reichskanzlei zu folgen. Was sollten die Leute vom RSD auch machen? Sie waren einfache Soldaten in SS-Uniform zwar, aber ohne Runen, bloß Polizeiangehörige. Fegelein dagegen stand im Rang eines SS-Brigadeführers. Er brauchte den Anweisungen dieser RSD-Männer nicht zu folgen. Fegelein sei angetrunken, leicht bekleidet und nicht allein gewesen, berichteten die Kameraden weiter. Die Dame in seiner Begleitung hätten sie nicht als seine Ehefrau erkannt. Sie war wohl eine Rundfunksprecherin vom Deutschlandfunk, wie ich später erfuhr. Jedenfalls hatte Fegelein laut der RSD-Männer herumgepöbelt. »Was soll denn die ganze Scheiße noch? Das geht mich nichts mehr an!« Bormanns Miene verfinsterte sich, als er das hörte. »Sofort wieder hin! Sofort festnehmen! Herbringen!« polterte er. Fegelein hatte sich allerdings mittlerweile selbst auf den Weg in die Reichskanzlei gemacht. Ich bekam mit, dass man in seiner Wohnung allerlei Wertgegenstände gefunden hatte, Schmuck etwa, und außerdem viel Geld, englische Pfund. Er wollte sich wohl heimlich absetzen. Später, ich befand mich gerade auf dem Weg zu Kommandochef Schädle, sah ich Fegelein in Uniform in den Katakomben der neuen Reichskanzlei, begleitet von zwei RSD-Männern. Er wurde zur Vernehmung durch Kriminalrat Peter Högel in Munkes Kommandostand geführt. Ich musste zurück an meinen Arbeitsplatz, ahnte, dass es für Fegelein nicht angenehm werden würde. Mit einem der RSD-Männer, Hans Hofbeck, sprach ich ab, dass er mich auf dem Laufenden halten sollte. Hitler beschäftigte sich nur kurz mit der Sache, degradierte seinen Schwager augenblicklich zum einfachen SS-Mann und überantwortete ihn einem Standgericht. Ihm wurden alle Orden und Ehrenabzeichen abgenommen. Hofbeck berichtete mir, dass Fegelein nach der Vernehmung nun auf das Urteil des eingesetzten Tribunals unter Högel warten würde.